Willkommen! Ihr seid bei der Berliner Runde Herzblutfreie Szene auf Kollaboradio und ihr hört uns entweder im Stream oder auf UKW 88.4 in Berlin oder auf 90.7 in Potsdam. Das wissen wir zumindest. Alles andere ist eure Sache, wo ihr gerade sitzt, was ihr macht, ob ihr Schweineohren esst wie wir. Deswegen werdet ihr es jetzt immer schön knistern hören. Und schmatzen. Ja. Und ihr könnt das natürlich auch gedownloadet haben und hört es vielleicht in 10 Jahren nach dem heutigen Tag. Wir befinden uns Anfang Juli zu Herz. Genau, was wird man in 10 Jahren knuspern? Wahrscheinlich komplette genetisch tierfreie Biomasse einfach. Das wird nicht mehr weiter spezifiziert, was es ist. Aber unsere Kinder werden das vielleicht wissen und das soll auch das Thema der heutigen Herzblutsendung sein. Wir wollen über Kinder- und Jugendtheater sprechen. Aber vielleicht stellen wir uns nochmal vor. Hallo Makro, schön, dass du da bist. Ja, das bin ich. Hallo Thomas. Und wir haben uns einen wundervollen Gast eingeladen. Um nicht zu sagen, eine Gästin. Ja. Hallo Manu, schön, dass du da bist. Ja, ich finde auch schön, dass ich da bin. Ich freue mich sehr. Ja, wir werden gleich mit dir über Kinder- und Jugendtheater sprechen und warum du da bist und so, das erklären wir auch gleich. Aber als erstes machen wir ganz jinglefrei die erste Rubrik unserer Sendung auf und zwar, das ist der Rückblick. Okay. Und dann machen wir so ein Geräusch und blicken mal zurück. Und zwar die erste Frage ist, habt ihr irgendwas im Juni 2018 im freien Theater gesehen, woran ihr euch erinnern wollt, was ihr hier kurz besprechen möchte. Manu, hast du was gesehen? Ja, ich habe im Pfefferberg-Theater, das übrigens ein schönes Theater ist, Husch mal Husch gesehen. Das ist ein pantomimischer Clown oder ein clownischer Pantomime. Und der ist, glaube ich, auch sehr bekannt, weil der so eine spezielle Frisur hat, wo rechts und links etwas absteht. Also der braucht immer in der Woche irgendwie 3 Haarspray. Ist so ein bisschen verrückter Ja, genau. So ein bisschen stehen die Haare zu Berge, aber nur rechts und links. Und der hat auch nicht richtig eine Sprache, sondern sagt nur manchmal Wörter. Also in der Show hat er zum Beispiel oft gesagt kaputt oder das ist ja auch mal ein schönes Wort schon. Bitte? Kaputt? Das, ja. Ja, hat er sehr oft gesagt, weil Dinge auf der Bühne kaputt gegangen sind. Also er spielt sehr viel mit den Gegenständen. Also in dieser Show ist ein Mikroständer gewachsen und wieder kleiner geworden und er wollte immer auch wachsen und hat es dann nicht rechtzeitig geschafft. Er wollte einen Stuhl holen und dann ging das Mikro aber schon wieder nach unten, weil es irgendwie ein eigenständiges Leben entwickelt hat. Er ist ja an manchen Stellen sehr poetisch, also es gab einen fliegenden Fisch, der ist durch das Publikum, über das Publikum hinweg geflogen und hat sich erstmal alle Leute angeguckt, die da waren. Dann gab es eine unsichtbar schreibende Feder, die dann an eine auf eine Projektionsfläche hinten auf der Bühne. Meint, sie hat, ohne dass jemand die geschrieben hat, von selber geschrieben? Sie ist selber aus einem Buch auferstanden sozusagen und hat dann selber geschrieben, ohne dass man jemanden gesehen hat. Und gleichzeitig wurde hinten auf der Projektionsfläche Figur Husch mal Husch sichtbar. Hm? Weil die Feder, die nach hinten gemalt hat. Stück, was ist das für eine Art? Ist eine Clowns-Show? Oder? Ja, es ist eine Clowns-Show. Also eine mit viel Mimik, Gestik, große Bewegungen und genau, mit viel versteckter Technik, die aber auch diese Illusion hergestellt hat, die dann auf der Bühne passiert ist. Er arbeitet toll mit den Gästen, also er hat sich immer Leute auf die Bühne geholt und die mit einbezogen und es war aber nicht so, dass dann das Publikum sich zugunsten der Gäste auf der Bühne lustig gemacht hat, sondern er hat es ganz schön, er hat es freundlich und liebevoll gemacht. Ja. Ich wollte gerade sagen, dass genau sowas wie schwebende Federn und so, durchaus technisch gar nicht unanspruchsvoll sind, das mit einer schönen Illusion zu verknüpfen. Das habe ich sonst, sehe ich das in so High-End-Theatern, also hier in dem Aladdin-Musical zum Beispiel, da gibt es halt auch ein Buch, was sich selbst umblättert und wo so eine Feder schreibt. Und da denke ich, wow, da ist echt viel Technik drin, dass das gut aussieht auf einer Bühne. Ja, also er ist ja jemand, der auch schon ausgezeichnet wurde. Auch es gibt ja in Monte Carlo immer so ein großes Zirkusfestival, was auch auf Arte übertragen wird zu Weihnachtszeit, also im Dezember rum. Und da hat er auch schon einige Male gespielt und hat da auch Auszeichnungen bekommen. Das ist so der Ritterschlag, oder? So, genau, ja. Ja, ist, ja, kann ist man, glaube ich, im Zirkus kommen als Monte Carlo da einen Preis zu kriegen. Ja. Ja. Und das empfehlen würdest du das für? Ich würde es empfehlen für Leute, die Lust haben, eine Show zu gucken mit tollen Effekten. Wer ein bisschen auf der Suche ist nach einer Geschichte, der wird die da nicht finden. Ja. Aber es war trotzdem sehr, also für mich teilweise auch sehr berührend, weil auch es war auch musikalisch teilweise sehr berührend unterlegt einfach. Okay. Ja. Spannend. Husch mal husch. Husch mal husch. Und du, Makro, hast du was Schönes gesehen? Also ich war in Berlin, zumindest nicht im Publikum, hab in Hamburg 25 Jahre Hidden Shakespeare gesehen. Also eine Impro-Theatergruppe, die da in einem Zelt, in so einem riesen Zirkuszelt gespielt hat. Das Zirkuszelt wird also den ganzen Sommer da bespielt. War ziemlich voll. Es war auch zu der Zeit, als es sehr heiß war. Und überraschenderweise in dem Zelt nicht ganz so heiß, wie ich dachte. Ja. Also es war nur heiß, nicht unfassbar brütend heiß. Und die Show fand ich so mittel. Aber darf ich mal fragen, in welchem Zelt war das denn? Das Zelt steht in dem Park hinter Planten und Blumen. Deswegen, aber wie jetzt der Park heißt, weiß ich nicht. Okay. Von da sitzt man direkt unter dem Fernsehturm oder Heinrich-Herz-Turm, wie er da ja heißt. War speziell für diese Show aufgestellt? Nee, wird den ganzen Sommer da bespielt und immer, also wahrscheinlich größtenteils mit Musik-Acts, aber durchaus auch Bühnensachen. Okay. Aber die Shakespeares sind da nur einmal jetzt gewesen. Zum Jubiläum sozusagen. Ja. Ja, ich habe letztes Mal empfohlen Onkel Vanya. Das habe ich auch gesehen, tatsächlich im Juni im Zentraltheater. Das war sehr heiß, weil kleines Theater voll ausverkauft. Nicht sehr hoch und bis an die Decke mit Zuschauern gestapelt. Also man saß da schon in seinem eigenen Schweiß und es war so ein Tag mit 34 Grad oder so. Es war sehr. Aber eine lange Inszenierung, sehr modern, weil auch neu übersetzt. Leider ist es auch nicht mehr weiter anzuschauen. Es war sozusagen die letzte Vorstellung, die ich gesehen habe. Aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie mit welcher Inbrunst und wie energetisch, ja, das war ja Amateurtheater sozusagen, also keine Profis da oder nicht nur Profis, sagen wir es mal so, Theater machen. Das begeistert mich immer wieder und da hatte ich einen schönen Nachmittag, um das mal so zu sagen. Ich habe das nämlich nachmittags gesehen. Onkel Vanya bei strahlendem Sonnenschein im abgedunkelten Theater. Aber ich muss sagen, ich komme mit Tschechows Humor nicht so richtig zurecht. Ich weiß nicht, dieses Aktionismus vortäuschen und sich dann hinsetzen und zwei Wodka trinken, irgendwie finde ich einmal lustig. Und dann, ich weiß nicht, mir fehlt vielleicht die russische Seele. Das ist ja bei den anderen Russen jetzt nicht unbedingt so. Also das. Ja, ich liebe ja Tolstoi, aber halt weiß ich nicht, ob man das im Theater braucht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder vielleicht war ich auch nicht in der richtigen emotionalen Stimmung. Kann es nicht sein. Ja, ansonsten zum Thema heiß kann man natürlich das Performing Arts Festival auch noch erwähnen. Ja. Haben wir beide gespielt und das war halt gerade in der Zeit, als tatsächlich der Sommer mal kurzzeitig ausgebrochen ist. Aber richtig ausgebrochen, also so mit High-End-Sommer, wie man heutzutage sagt. Ja. Und die Lust, bei 35 Grad im Schatten ins Theater zu gehen, in schwarze Seele, ohne Klimaanlage, ist vor allem ins Off-Theater. Offensichtlich. Also jedenfalls, wir hatten nicht so wahnsinnig viele Zuschauer. Nein, wir auch nicht. Und ich kann es ehrlich verstehen, beziehungsweise ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass überhaupt Leute gekommen sind, weil bei so einem starken, ja, Konkurrenten. Ja, das muss man wirklich sagen. Wir haben jetzt letzten Donnerstag gespielt, am 21. zu fit. Dann hat es glücklicherweise geregnet und gestürmt. Da hatten wir auch Publikum. Aber da dachte ich auch so, warum macht man sowas zum Sommeranfang ins Theater? Ich habe noch was gesehen. Ich war nämlich auf dem Spurensuche-Festival hier in Berlin. Und das führt so ein bisschen zu dem heutigen Thema Kinder- und Jugendtheater. Das ist nämlich das zweijährige Treffen der ASITEJ. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen heißt. Association de Jeunesse de Théâtre, de auch was Französisches zum Thema Theater. ASITEJ. Spurensuche-Festival im Atze Musiktheater. Und habe da zwei Stücke gesehen. Einmal vom Atze, die Spaghetti-Hochzeit. Ein Musical auch mit ziemlich vielen Songs zum Thema Scheidung. Und das war sehr faszinierend, weil man kann sich sicherlich ein bisschen über die Inszenierung streiten. Ich fand sie sehr solide, aber die Kinder sind halt tatsächlich da mitgegangen. Und die Schauspieler haben hinterher im Nachgespräch auch nochmal gesagt, dass sie ganz viele Workshops machen zur Vor- und Nachbereitung. Und dass da eigentlich rauskommt, dass ganz viele Kinder dann erstmal darüber reden, wie es bei denen eigentlich zu Hause ist. Und da auch mal eine Stimme finden, darüber zu reden, dass sie Angst haben, dass ihre Eltern sich scheiden lassen. Und dass manche auch sagen, meine Eltern streiten nur, die sind noch nicht geschieden. Also sagen, ich hab's noch besser als du. Und dass da eigentlich ganz viel Kommunikation fehlt und dass dieses Theaterstück dazu dient, dass Kinder darüber reden. Und das fand ich ganz toll, dass da einfach so eine Plattform da ist, für die Kinder sich auszutauschen. Und wenn dann eine Schulklasse hingeht, kriegen es halt alle mit. Und der eine sagt, seht mich nicht. Und der andere sagt, es geht anderen auch so. Und sehen erstmal, dass sie vielleicht damit nicht so alleine sind. Das fand ich ganz hervorragend. Also wer sowas vielleicht hat und denkt, oh, wir müssen mal über Scheidung sprechen mit Kindern, dem kann ich das echt empfehlen. Also das ist kurzweilig gut gemacht. Findest du, dass man das nur bei speziellen Kindern machen sollte und nicht generell? Ja. Ich glaube, das ist sowas, das gehört eigentlich in also den kompletten Erfahrungswelt. Aber wenn ich jetzt denke, dass zum Beispiel Lehrer darüber nachdenken, okay, wir haben so ein Thema bei uns in der Schule oder in der Klasse, ich merke, da sind Kinder, die oder gibt es so Streitigkeiten darüber oder sowas, dann könnte man mit der Klasse eben dahin gehen und mit den Theaterpädagogen da eine Vor- oder Nachbereitung machen. Ich glaube, das kann so Sachen einfach lösen, damit man darüber reden kann. Und da ist Theater ja ganz wichtig. Und da das Atze dann diese Workshops auch noch anbietet, kostenfrei, ist das letztlich, wie sagt man so schön, ein No-Brainer. Genau. Kann man übrigens auch schon mit der Kita machen. Also wenn Kinder 5 oder 6 Jahre sind und die haben zu Hause dieses Thema, dann beschäftigt sie das auch. Und das ist auch schwierig, dass sie von alleine drüber reden. Also es gibt natürlich Literatur, Bücher, die vielleicht in der Kita vorhanden sind oder wo die Kinder eben sind. Kann ja auch bei einer Tagesmutter sein oder bei einer Kinderfrau oder so. Wo die Bücher dann sind, aber auch wo eben keine Informationen darüber vorliegen und dann. Aber das ist das auch für das Theaterstück, ist glaube ich ein bisschen älter, ist ab 11 weil die Theaterform ein bisschen abstrakter ist, was ich eigentlich sehr angenehm fand. Es war alles auf einer Bühne und sie haben dann einfach, indem sie auf die andere Seite der Bühne gegangen sind, einfach eine andere Wohnung behauptet, haben viel mit Rückblenden gearbeitet und so. Und das ist vielleicht für Kita-Kinder noch ein bisschen zu abstrakt, weiß ich nicht. Ja, ich wollte nur darauf, dass es eben auch schon Kinder beschäftigt. Genau. Und Das, ich glaube, dass man da kein Alter festlegen kann, wann Kindertrennung ihre Eltern beschäftigt, leider. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das eine sehr gute Überleitung, nämlich mal zu sagen, warum wir dich hier eingeladen haben und was dich ja befähigt, dazu zu sprechen. Aber ich muss noch unbedingt eigene Sachen machen. Ich habe nämlich noch was gesehen und das war so toll. Sorry, dass ich da jetzt reingehe, aber wir machen das gleich. Aber ich habe noch was gesehen, das ist so schön, vom Theater Marabu aus Bonn. Und zwar der Bär, der nicht da war. Das war auch für Kita-Kinder, also tatsächlich ab 3, glaube ich, oder? Ja, 3. Und das ist ein Bilderbuch von einem israelischen Autoren und er hat ein, ich glaube, deutscher Illustrator hat da Bilder zu gemacht und Harry Rowold hat das ins Deutsche übersetzt. Und dieses Buch ist einfach an sich großartig, muss man sich dann gleich zulegen, weil das so gigantisch ist. Es ist einfach von einem Witz und einer philosophischen Idee her, es geht halt damit los, es war einmal ein Juckreiz und dieser Juckreiz wird dann ein Bär. Weil was man wissen muss, Juckreize werden manchmal einfach, wenn sie geschuppert werden wollen, zu Bären. Und dann hat man so einen Bären, der halt herausfinden will, wer ist er denn? Er ist jetzt plötzlich da. Und er geht dann so durch die Gegend und findet dann, und es geht einfach, es geht um ganz philosophische Fragen von Existenz. Bin ich schön? Wer bin ich? wo komme ich her, wer bist du, sind wir Freunde? Er trifft dann so einen saumseligen Salamander und ein bequemes Bergritt und fragt die halt, ob sie Freunde sind. Und die so, ja, ja, ich kenne dich, wir sind Freunde. Und dann fragt er die eine der großartigsten Fragen, sind wir neue Freunde oder alte Freunde? Und er sagt, wir sind natürlich alte Freunde. Und sagt er, oh, neue Freunde zu machen, das ist toll. Aber alte Freunde zu machen, das ist noch besser. Also der war einfach begeistert. Es war eine ganz tolle Inszenierung. Die war sehr modern, die war sehr auch medial, mit Videoprojektionen und allem drum und dran, aber eben mit einer Leichtigkeit gespielt und man sitzt einfach da in der letzten Reihe und guckt diese Kinder an, die sich einen Cola-Keks freuen über einen Bären, der einfach sagt, du bist schön und du bist schön. Und das war richtig herzzerreißendes Kindertheater, wo man als Erwachsener drin sitzt und ich denke, das ist kein Kindertheater, vielleicht gibt es gar kein Kindertheater, sondern einfach gutes Theater, wo ich als Erwachsener drin sitze, die Zeit vergesse und einfach eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde denke, ja, Existenz ist toll. Super, danke. Genau. Das, ich, dafür wollte ich mal noch schwärmen, weil das einfach, wenn ihr das irgendwie sehen könnt, Theater Marabu, der Bär, der nicht da war. Oder kauft euch dieses Buch, auch ganz toll. Kann es nur empfehlen. So, jetzt, ich habe meine Begeisterung abgelassen. Entschuldigung. Wir wollten sagen, warum Manu da ist. Ja. Warum haben wir dich eingeladen. Jetzt zeigst du auf mich, weil du sagst, ich wollte. Wir haben das so verabredet. Genau, wir haben verabredet, ich stelle dich vor. Ja. Gut, kommen wir zu unserem Hauptthema und zwar zu unserer Gästin des heutigen Tages, zu Manu Vogt. Mhm. Du bist pädagogische Fachkraft in einer Kita, einer Kindertagesstätte und du bist jetzt schon länger, auch arbeitest schon länger in Kitas. Ja. Und hast auch mal in der Schule gearbeitet. Ja. Und warst, bevor du irgendwann mal die Ausbildung gemacht hast, zur, wie man so schon sagt, Erzieherin, auch selbstständig und hast als Clownin gearbeitet, hast also auch Kindertheater gemacht, hast dich zirkuspädagogisch ausbilden lassen und auch ja, im Thema Umweltbildung und Umweltpädagogik bist du bewandert. Also du kennst sozusagen Theater oder Performance für Kinder von beiden Seiten. Einmal als begleitende pädagogische Kraft, die mit Kindern in eine Theatervorstellung geht und auf der anderen Seite auch als Performerin auf der Bühne, die vor Kindern oder mit Kindern Theater macht. Und wir haben dich eingeladen, weil wir gerne mit dir mal darüber reden wollten. Ja, wie ist es, mit Kindern ins Theater zu gehen? Warum sollte man das machen? Und so weiter und so fort. Und deswegen, warum magst du Theater für Kinder? Ich mag es, weil ich auch selber theateraffin bin. Ich weiß aber auch, dass es für Kinder eine Art ist, sich auch die Welt anzueignen in einem anderen Kontext als mit den Eltern oder in der Kita oder mit den Großeltern, weil Geschichten auf die Bühne gebracht werden und lebendige Menschen das performen oder vorstellen oder umsetzen und die Kinder das begeistern kann, sehr. Also, und dass sie dadurch Impulse bekommen, über die Dinge nachzudenken oder anders nachzudenken oder eben sich dazu zu äußern. Wie du eben gesagt hast, dass die Kinder sehr bei dem Bär, der nicht da war, mitgegangen sind oder sich gefreut haben, ne, dass der Bär aus dem Theaterraum in den Zuschauerraum gegangen ist und einfach da die Kinder konkret angesprochen hat und mit denen gemeinsam gelacht hat und genau. Ja. Ist einfach ist eine Sinneserfahrung auch. Ist einfach, genau. Wenn ihr im Theater wart, merkst du das dann, dass die Kinder am Tag danach oder noch am selben Tag dann mit dir darüber reden oder wie ja, ist es dann nach in der Kita? Also eher auf dem Weg oder sofort oder wirklich am nächsten Tag, vielleicht mit, dass sie es den Eltern erzählt haben und die Eltern haben dann nochmal was gefragt und dann kommen sie am nächsten Tag und sagen dann nochmal, ja, ich habe mit meinen Eltern darüber geredet, die haben das und das darüber erzählt. Ich weiß jetzt gar nicht so ungefähr, wie soll ich das einsortieren oder was, warum haben die das jetzt anders gesehen oder so. Und aber viel auch danach und gerne nach dem Stück habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, auf die Bühne gehen und ein bisschen die Dinge anfassen wollen, die da sind. Oder einfach nochmal mit den Spielern ein Wort wechseln oder mal das Kostüm bewundern. Oder die, also wenn die mit Puppen auch auf der Bühne spielen, die Puppen einfach mal nochmal sprechen, sehen, ne, ohne im Stück zu sein. Oder auch mal das, die Kuschelpuppe zu streicheln oder einfach mal in den Arm zu nehmen oder so. Genau. Das sind so zwei verschiedene Welten, oder? Also weil, also ich war wenig mit Kindern im Theater, aber wenn, hatte ich immer den Eindruck, dass die wirklich sofort und unmittelbar in die Geschichte einsteigen und zu 100% in der Geschichte sind, egal wie abstrakt oder wenig abstrakt das erstmal ist. Also zumindest meiner, können wir noch drüber reden. Und später kommt dann dieses, wie ist das überhaupt passiert? Also dieses jetzt dahinter gucken. Genau, ja. Also während des Stückes habe ich auch erlebt, es ist viel Konzentration, ne? Viel gucken, wo ist überall Bewegung auf der Bühne oder wer geht zu wem oder wo taucht etwas Neues auf und auch das Mitmachen. Also obwohl es jetzt nicht von der Bühne her aus gewollt ist, aber wenn irgendwo etwas Neues auch auftaucht und die Figur fragt zum Beispiel, ja, ich muss jetzt mal das Krokodil finden oder so und das ist dann immer schon da irgendwo unterwegs, dann kommt er gleich, ja, da ist das Krokodil, da ist das Krokodil, guck doch mal dahin. Und wenn die Figur das eben noch nicht macht, weil es in der Geschichte noch nicht so weit ist, dann wird so lange gerufen, bis die Figur das Krokodil halt gefunden hat. Ja, aber das ist eigentlich, also ich würde sowas immer dann eine schlechte Inszenierung nennen, weil ich finde immer, man kann im Kindertheater nichts verstecken. Ne? Also ich erlebe das immer wieder, dass dann irgendwie so, also so ganz klare, unlogische Geschichten passieren, weil man so denkt, das ist halt nur ein Kindertheater. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich mutmaße das immer, dass dann gedacht wird, es ist nur für Kinder, müssen wir uns nicht so Gedanken machen. Ich finde aber gerade genau sowas. Also man kann nicht auf der Bühne stehen, dem Krokodil in die Augen gucken und sagen, ich sehe es nicht, weil das natürlich sofort Riots in den Zuschauerreihen auslöst. Aber es ist doch gerade toll, oder? Also weil man sieht doch dann, wie das Engagement hochgeht. Also gerade wenn noch ein gefährliches Tier gewollt ist, wenn ein gefährliches Tier von hinten kommt und alle kreischen und die Hauptfigur das nicht mitkriegt, das ist doch, also der Spannungsbogen ist mit diesem kleinen Mittel sofort da. Und letztendlich in jeder klassischen Comedy, wo Leute auf Fluren irgendwie Türen aufmachen und genau im nächsten Moment die andere aufgeht, das ist ja nichts anderes. Das ist ja, ich glaube halt tatsächlich, also es gibt, glaube ich, da einen Unterschied. Das eine ist, es passiert halt, weil man es gerne möchte. Man lässt es auftauchen und man möchte das gerne erzählen, diesen Moment. Aber ich erlebe halt auch oft, dass es so zu sehen ist und eigentlich noch nicht bespielt wird und eigentlich nur so da ist und man so und die Kinder eigentlich das schon gelöst haben, aber die Schauspieler dann noch irgendwie drei Sätze da auflösen müssen, weil sie halt sagen, wo ja, ist aber es ist ja auch gut, dass du das so siehst. Also, weil ja, also ich denke, es gibt gutes Kindertheater und es gibt eben auch nicht so viel gutes Kindertheater, aber es ist, finde ich, es ist mal ein gutes Kriterium zu sagen, die Kinder gehen mit, als dass sie anfangen zu sagen, oh, worum geht's denn da? Ich verstehe das gar nicht. Und dann, ich muss mal auf Toilette oder sich im Stuhl winden hin und her oder aufstehen oder irgendwie anfangen rumlaufen zu wollen, weil es einfach gar kein Interesse da ist, weil eben diese, ich bin gleich dabei, ne? Egal, ob es jetzt so ist mit, oh, ich gucke die ganze Zeit und aber kannst du alles ganz aufmerksam oder eben dieses dann wirklich sagen, ja, da ist der Räuber oder so. Also ich kann jetzt nicht, ich habe jetzt gerade keine Idee, wo das irgendwie so ganz platt dargestellt worden ist. Aber hast du eine Idee, was Kinder sozusagen sofort in der Geschichte reinsaugt, was sozusagen das gute Theater ausmachen würde? Das ist eine schwierige Frage. Da müsste ich mal im Nachgang mit den Kindern drüber sprechen. Habe ich auch noch gar nicht so gemacht. Aber ich glaube, dass das die Präsenz der Leute auf der Bühne ist. Wie die auftreten. Was sie zu sagen haben. Wie sie das sagen. Wie sie sich bewegen. Und was für ein Bühnenbild ist. Ob das einfach ansprechend ist für die Kinder, weil da schon viel los ist, wo sie sich das alles irgendwie schon versuchen zu erklären oder ein bisschen einzusortieren, also auch worum könnte es jetzt gehen, wenn im Vorfeld vielleicht gar nicht darüber gesprochen worden ist oder ganz andere Vorstellungen existieren, weil ein Buch vorgelesen worden ist und das Bild, das in dem Kopf von dem Kind entstanden ist, weil das nur die Wörter hört, ganz anders entsteht wegen der eigenen Fantasie als das, was dann die Fantasie der Schauspieler oder das Bühnenbildners ist oder so, ne? Und das dann da erscheint, ja. Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, das Auftreten der Spieler. Ich finde, ja, tatsächlich, ich glaube ganz oft, wenn die sehr ernsthaft ihre Sachen machen, dann interessiert das sofort, ne? Also wenn jemand ernsthaft kommt und wirklich das will und was sehr, ja, auf die Bühne kommt, was möchte, das ist letztlich ja nur Theater. dass dann eben auch die Kinder sofort begeistert sind. Und das finde ich ganz interessant. Gibt es da Unterschiede, was die Kinder fesselt im Bereich der Altersschritte? Weil wir das ja schon hatten, dass das für Dreijährige was anderes ist, vielleicht als für Zehnjährige. Also, ändert sich da was grundlegend? Also du meinst, ob sich... formulier die Frage mal anders. Ob quasi das Interesse immer von den Schauspielern kommt oder ob es zum Beispiel später doch um mehr Inhalte geht, die vielleicht gerade die Kinder auch betreffen und ob das zu Anfang weniger wichtig ist oder auch so das Thema Bühnenbild, weil es gibt ja durchaus auch Kinderstücke ohne Bühnenbild. Mhm. Sind die dann schon eher für eine ältere Zielgruppe oder... Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, das kommt darauf an, was man vorher alles schon für Erfahrungen gesammelt hat als Kind. Also was einem dann beim Theaterstück wichtig ist, weil ich weiß nicht, Kinder mit 3,5 oder so, wenn die Eltern haben, die auch mit denen viel ins Theater gehen oder einfach künstlerisch affin sind, dann werden die schon ganz andere Entwicklung durchgemacht haben als Kinder, die eben mit ihren Eltern noch nie im Theater waren oder auch nicht vorher mit den Personen, mit denen sie eben gemeinsam unterwegs waren oder mit denen sie das Leben teilen. Von daher braucht man natürlich für bestimmte Sachen auch eine Entwicklung als Kind. Also zum Beispiel verstehen nicht alle Kinder mit 3 oder 4 Ironie. Also wenn dann auf der Bühne im Theaterstück Ironie passiert, dann finden die Kinder das nicht, dann lachen die nicht. Man sitzt als Erwachsener drin und denkt so, das war jetzt ein Witz, aber den habe nur ich verstanden, weil die Kinder haben nicht darüber gelacht. Ne? Also das ist sowas, was, wo man irgendwie sagen könnte, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dass so Entwicklungsstufen oder das, wie man da hinschaut oder aber ich glaube, es ist Es ist schon eine Fesselung von Personen, weil wir gehen ja ins Theater und also oder Handpuppen oder also Figuren, ja, Figuren auf der Bühne, weil wir ja, also wenn man sozusagen eine vorbildliche pädagogische Fachkraft ist, dann bereitet man das ja ein bisschen vor und dann geht es ja um die Figuren in der Geschichte, um was passiert mit denen und wie stehen die in Beziehung und dann werden die natürlich auch auf der Bühne von den Kindern erwartet. Und dann sind sie gespannt, was da passiert. Aber was du da sagst, ist ja eigentlich eine Frage von Abstraktion, weil ich habe das auch schon gehört, es kommen ja manchmal auch Lehrer oder Erzieher oder wie auch immer und sagen, das verstehen die Kinder nicht, ist viel zu abstrakt. Ich finde das halt so eine Haltung, die eigentlich, also die Frage ist, also Kinder nehmen sich ja sehr viel heraus, was sie brauchen und ich glaube, wenn man Theater macht, das sein Publikum will und was sich für sein Publikum interessiert, dann nehmen sich die Kinder das. Also die können ja durchaus auch, vielleicht Hamlet ist ein schlechtes Beispiel, aber können sich auch eine gut gemachte Hamlet-Inszenierung angucken oder auch eine schlecht gemachte und sich trotzdem was daraus nehmen, ohne dass sie vielleicht die Tiefe der 5 moralischen Wendungen von Hamlet in seiner Entscheidung, seinen Vater umzubringen, verstehen, können sie ja trotzdem an dem Genuss Theater teilnehmen. Also sie müssen auch nicht die ganze Zeit jetzt sichtbar begeistert sein. Ne? Ich habe auch Kinder erlebt, die sitzen die ganze Zeit ruhig und dann denke ich so, okay, bei denen passiert vielleicht gerade gar nichts, weil die das gar nicht interessiert oder so. Und dann ist es zu Ende und dann gibt es einen riesen Beifall. Und dann gehen die auf die Bühne und dann wollen die genau das, alles anfassen, den Schauspieler, mit den Schauspielern sprechen nochmal kurz, irgendwie haben Fragen und so, aber während des Theaterstücks oder der Vorstellung, dann sind sie einfach mit sich, ja, und gar nicht so emotional oder so, ne, die ganze Zeit oder applaudieren, wenn ihnen was sehr, sehr gefällt, weil sie da irgendwie das anders verarbeiten. So. Ich glaube auch tatsächlich, das ist ja bei uns auch so, wenn wir begeistert sind, dann können wir ja auch stumm 2 Stunden lang was anstarren, weil wir einfach so fasziniert sind, ohne uns aus. Also, das ist beim Improvisationstheater. Ich habe ja auch schon einige Märchen improvisiert, das ist vielleicht auch Marco, ich weiß nicht. Und ich erlebe immer die Kollegen so, dass, wenn so eine Kindergartengruppe oder zwei da sitzen und man erzählt halt eine Geschichte und die sind mucksmäuschenstill. Dann denke ich, wir machen alles richtig. Wir sollten genau das weitermachen. Weil die sagen einem schon, wenn sie das blöd finden, dann fangen die an zu reden oder sind irgendwie weg. Die müssen aber nicht permanent lachen, sondern denen kann ich auch sehr konzentriert eine Geschichte erzählen, wo sie vielleicht nicht lachen, aber wo sie hinterher einfach begeistert sind. Aber das muss man halt aushalten, als Performer auch. Also. Mhm. Dasselbe gilt ja auch so für die Comedy-Falle. Ja. Dass Lachen ja so ein direktes, hörbares Feedback ist für dich als Spieler. Mhm. Und du denkst, du bist auf dem richtigen Weg, es muss aber gar nicht so sein. Also ein Fesseln und ein andächtiges, oh, das ist manchmal viel mehr. Ja. Also, ja. Und ich glaube, das kann im Kindertheater auch ganz, das wird auch oft nicht gemacht. Also wann findet man ein Kindertheaterstück, wo die Kinder 3/4 Stunde lang oder 1/2 Stunde lang eigentlich nicht lachen, wo sie einfach gebannt zugucken sollen. Es wird halt oft mit Effekten gearbeitet. Also ist jetzt ein bisschen ketzerisch gesagt, also ich dürfte da gerne widersprechen. ich glaube, ich habe noch nicht genug gesehen, um das so zu sagen. Ich denke, dass man, glaube ich, auch als Kind einfach viel anschauen muss, um auch eine eigene Meinung zu entwickeln. Ne? Was gefällt mir, was nicht? Was ist eigentlich so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich werde ein bisschen auf den Arm genommen, ja, oder so mal gut deutsch gesagt, verarscht? Oder was ist wirklich für mich? Also was machen die Leute da für mich, weil sie mich erreichen möchten? Ne? Also, weil natürlich, es gibt viel Theater mit Zeigefinger und wo irgendwie schon vorauszusehen ist, dass die Schauspieler oder die das Stück entwickelt haben, wissen, was Kindern angeblich gefallen würde und dass man das eben dann da reinmacht, damit die Kinder mitgenommen werden, ne? Oder begeistert werden und applaudieren oder an dieser Stelle lachen oder so. Ne? Also ein bisschen vorgefertigt. So, klar, gibt es auch viel. Wie moralisch sollte denn Kindertheater sein? Das ist eine gute Frage auch. Ja, das gibt hier nur gute Fragen. Wie moralisch sollte das sein? Na, wählt also, ihr aus, wenn ihr geht? Also wenn ihr jetzt Kita irgendwo hingeht, wählt ihr sozusagen nach Thema zum Beispiel aus und ja, sagt, ich mache jetzt Stücke über das Händewaschen? Genau, also es geht mehr auch darum natürlich, was die Großen, die da sind, was die begeistert oder ob die Themen aufnehmen von den Kindern, die Kinder begeistern und dann ein ganzes inhaltliches Projekt zum Beispiel machen, mit Abschluss zum Theater zu gehen oder ein Buch vorlesen von einer Geschichte und dann sieht man das noch anders umgesetzt und dann geht man eben auch ins Theater. Also ich habe noch nicht erlebt, dass irgendwie von mir und meinen Kollegen ausgegangen wäre, dass wir eine Moral vermitteln wollen und deshalb ins Theater gehen zum Beispiel. Okay. Ne, das habe ich noch nicht erlebt. Also ich war noch in keinem Stück über Zähneputzen zum Beispiel. Ja. Ich war auch noch in keinem Stück über Hände waschen, immer die Hände waschen nach dem Klo oder sowas. Also, ne? Genau, es gibt aber ja trotzdem, also das ist das eine, also dieses schon von vornherein so eine pädagogische Aussage treffen, aber es gibt natürlich auch das andere, dass man entweder was komplett offen lässt und die Interpretation liegt dann komplett beim Zuschauer oder man versucht es auf der Bühne schon, sagen wir mal, mindestens dahin zu drängen, wenn nicht sogar auch explizit zu machen. Was ist denn da so der bessere Weg? Lässt man es lieber offen oder macht man es lieber schon klarer? Also ich finde, dass man das dann mit den Menschen, die mit den Kindern ins Theater gehen, also auch mit den pädagogischen Fachkräften, hinterher im Gespräch das klären kann und dass man nicht im Vorfeld schon in Stücke geht, die das so dahin schieben. Aber es ist nur meine persönliche Meinung dazu. Aber das heißt auch, ihr müsst euch hinterher auseinandersetzen. Genau. Das heißt aber auch, ihr müsst die Stücke auch gesehen haben, weil genau. Das erlebt man ja auch ab und zu, dass dann Erzieher sagen, die Kinder gehen jetzt ins Theater, ich gehe derweil ins Café, weil die sind ja jetzt eine Dreiviertelstunde lang. Ja, die haben betreut. Dann eine Pause, genau, vom anstrengenden Alltag. Und dann nicht mehr, genau. Nicht mehr dabei. Dann kann ich ja aber auch nachher nicht über. Nein. Ich finde aber auch, dass das, also ganz klar gesagt, ist es Aufsichtspflichtverletzung, weil die Leute, die im Publikum sind, nicht automatisch die Verantwortung dafür zugeschoben bekommen können, dass die dann auf die Kinder mitachten und die Schauspieler schon gar nicht, weil die sind einfach mit ihrem Stück beschäftigt. Und das andere ist, wie gesagt, dass auch Kinder ja nicht wissen, was da auf der Bühne passiert und dass das Emotionen bei denen auslösen kann, dass sie einfach Schutz brauchen von den Großen und dann einfach gerne zu der Fachkraft gehen möchten oder einfach vielleicht daneben sitzen, ne, so als Sicherheit, ne, weil, oh, wir gehen irgendwie in ein Stück, da kommt vielleicht ein Gespenst oder da ist ein bisschen gruselig oder da ist irgendwas, was ich nicht verstehe und das macht mir Angst oder das macht mir Sorgen und ich brauche jemanden, der mir Schutz gibt. Ja. Und dann ist es, sollte es eigentlich normal sein, dass die Leute mit ins Theater gehen. Aber also, das tun sie ja tatsächlich nicht. Das ist ja jetzt kein ausgedachtes Grenzfall, sondern das passiert ja immer wieder. Ja, aber ich finde es de facto falsch. Ja, okay. Ja. Ganz, kann ich das so sagen? Na, aber hallo. Ja, bitte. Da, ich also, find's, wir sind für Meinungen hier. Weil, ich finde es auch de facto falsch. Es ist auch. Weil es ist wirklich, es ist erstmal, ja, es sind eigentlich zwei Dinge, nicht sich damit auseinandersetzen wollen, nicht für die Kinder da sein und sich auch dann gar nicht mit denen darüber unterhalten können im Nachgang und wie gesagt Verantwortung eben anderen Personen zuschieben für die Kinder, aber die sind verantwortlich, also dürfen sie eigentlich nicht unbeobachtet lassen. Ja. Ja, Thomas, du hattest vorhin ja schon die steile These mal geäußert, dass es eigentlich kein Kindertheater gibt, sondern nur schlecht gemachtes Theater. Deswegen fange ich mal an, andersrum ketzerisch zu fragen, was sind denn objektiv andere Sachen im Kindertheater als im Erwachsenentheater? Also ich glaube, eine Sache haben wir schon angetippt, das ist die Ironie. Also Kinder, ist es, ich weiß es nicht, 5 oder 6 Jahre, da sagt man, da entwickelt sich sozusagen ein Verständnis für Ironie. Das ist tatsächlich eine geistige Entwicklung. Genau, entwicklungspsychologisch einfach. Wo man sagen muss, da kann man vielleicht darauf achten, dass man nicht eine ironische Andeutung nach der anderen macht für Theaterstücke, wo man sagt, die sind halt für Kindergarten oder für die Kita gedacht. Das ist das eine. Und ich denke, das Erwachsenentheater verzeiht sehr viel handwerkliche Ungenauigkeiten im Sinne von, jemand geht links ab, taucht rechts wieder auf oder aus der falschen Tür oder was auch immer. So, da sind Kinder meiner Erfahrung nach nicht unbarmherzig, aber die sagen, aber da ist die Tür von der Mutter, da muss die Mutter auch daherkommen. Sonst, also wenn ihr das einmal so definiert habt, dann möchte ich das auch wieder so haben. Ja. Da will ich nicht drüber hinwegsehen. Das sehen wir als Erwachsene, wo wir sagen, naja, kann ja so auch, und da machen wir uns dann so eine Erklärungsmuster auf, was glaube ich im Kindertheater nicht ist. Und ich glaube, Kindertheater lebt auch von der verbalisierten Verarbeitung. Und ich finde, dafür muss es Raum geben in einem, wie beschreibe ich das denn jetzt, in einem beschützten Feld, weil ich glaube, wir zeigen ihnen ja hoffentlich die gesamte Bandbreite des Lebens im Kindertheater. Und da gehört Tod dazu, da gehört Verlassenwerden dazu, Einsamkeit, Angst, Krankheit, was auch immer. Das sind ja alles Teile davon, selbst in den klassischen Märchen. Und dann verarbeiten das Kinder und sagen vielleicht, ich finde das gerade traurig oder ich hasse das, ich möchte das nicht sehen. Dann sollen sie das verbalisieren können. Und ich finde das auch richtig, wenn sie das tun. Aber ich finde dann sozusagen, wie gehe ich von der Bühne aus mit sowas um? Bin ich genervt, weil die Kinder schon wieder nicht zuhören oder laut sind? Wie gehen Erzieher damit um, wenn Kinder das machen? Also ich finde das ist auch so ein Thema. Ja. Seid doch mal leise. Mhm. Aber reden die miteinander, weil sie es nicht interessiert, oder reden sie miteinander, da, weil sie darüber reden. Genau, ja, verbalisieren müssen. Und da gehört dazu für mich auch so ein bisschen, sie gehen halt anders um. Wir können halt die Klappe, ich kann halt wirklich bis zur Pause warten, wenn ich was doof finde, und dann gehen. Und Kinder finden es halt gleich interessant oder nicht oder was auch immer. Was ja sehr schön ist als Spieler auf der Bühne. Du hast halt ein Publikum, was dich sofort mitnimmt. Das heißt aber, ich muss eigentlich dieses Publikum noch ernster nehmen als jedes Abo-Publikum im Stadttheater, noch ernster als jeden Kulturreferenten, der da kommt, weil das sind Menschen, die zu Recht, die leben einfach im Moment, und wenn, die denken ja nicht darüber nach, wird noch besser, ich bleib mal ruhig sitzen und warte und hoffe, ja, sondern die erleben das in dem Moment und dann sagen die einfach, ja, direkt gefällt mir oder gefällt mir nicht oder finde ich langweilig oder das ist ja toll, dass der, weiß ich nicht, der Bär einen Glitzerzylinder aufhat oder so, der gefällt mir, ja, und dann gucke ich den eben weiter, was der damit macht oder ob der überhaupt was damit macht. Oder ja, dass sie einfach sich dann auch schnell Punkte raussuchen oder Assoziationen haben, die sie so mitnehmen, um das Stück so zu verfolgen. Und wenn sie keinen für sich finden, dann werden sie auch ganz schnell so anfangen, so tuschel, und so, oder sich wegdrehen oder mit dem Kleidung rumspielen oder so, ne? Also Kinder sind direkt, ja. Mhm. Da spürt man, kann man schnell merken, ob das gut ist oder nicht, was man macht. Wie ist so Länge? Weil wir gerade jetzt mit Pause sagten, es ist schon eher seltener, oder? Pause ist selten. Theater eher. Also Kinder. Also Kindertheater ist Pause selten. Ist 30 Minuten. 45 so. Stunden, so. Das sind für so. Ja, das, aber das ist auch. Aber das kommt immer darauf an. Ich finde halt, das ist halt oft schade fürs Kindertheater. Das geht eine halbe Stunde. Es fühlt sich immer irgendwie so ein bisschen zu wenig an für die Erwachsenen. Aber die Frage ist, wie intensiv ist diese halbe Stunde? Es gibt halbe Stunden, die sind so intensiv, dass die ganzen Abendspielplan füllen könnten. Und manche Sachen sind so lang, wo man so denkt, nimmt doch einfach mal noch 10 Minuten raus. Mhm. Aber das ist natürlich, hier wird ja Theater letztlich auch für die Menschen gemacht, die es bezahlen. Das sind die Erwachsenen. Und das ist halt oft. Aber das stimmt auch wieder nicht. Eigentlich ist es schon Theater für Kinder, weil wenn man mit der Kita ins Theater geht, dann ist es eigentlich bezahlt vom Senat, weil das ist dann der Kulturanteil, damit Kinder eben sich bilden können in allen Bereichen, die das Berliner Bildungsprogramm, nachdem alle Kindergärten in Berlin arbeiten sollen, eben abdeckt. Und dazu gehört eben Theater. Ja, aber und dann ist es auch eben gewollt. Aber ihr entscheidet, der als aber wir bezahlen das nicht. Nein, aber ihr entscheidet als Pädagogen, gehen wir da hin oder nicht, egal wer es bezahlt, ihr seid die Leute, die diese Entscheidung treffen. Dieses Theater bekommt Geld für euren Besuch. Und wenn ihr sagt, das gefällt mir nicht, dann geht ihr nicht dahin. Und da gab es einen schönen Text, auf den hattest du mich hingewiesen, Manu. Ja, habe ich. Von, der ist auf Theaterpolitik erschienen. Und zwar ist ein Interview mit dem Vorsitzenden der ACTESH, also der Vereinigung der Freien Kinder- und Jugendtheater. Und kannst du auch mal seinen Namen sagen? Genau, dann kann ich gerne sagen, Dr. Wolfgang Schneider ist der Mann. Und er sagt eben, dass die ACTESH fordert, jedes Kind zweimal im Jahr die Möglichkeit haben muss, ins Theater zu gehen. Wie soll dieses Ziel erreicht werden, wird er hier gefragt. Und er sagt ganz klar, durch mehr Kindertheater. In Schweden ist das Gesetz, in Dänemark in der Kommunalpolitik verankert. In den Niederlanden gibt es sogar das Unterrichtsfach kulturelle Bildung. Ja. In Großbritannien Theater in Education und in Italien ist Theater Teil der frühkindlichen Erziehung. Alle Theater und Kultureinrichtungen sollen 25% ihrer künstlerischen Produktion für ein junges Publikum anbieten. In diese Richtung gehen auch die Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission in Deutschland und im Deutschen Bundestag. Und dann wird die Frage nach den geeigneten Theatervorstellungen gestellt. Und er sagt, mein Tipp, nicht so viel suchen, viel mehr hingehen, wann immer es geht. Kinder sind viel Fraße und allzu ausgesucht bringt die Gefahr, Theater zu funktionalisieren. Ein guter Magen verträgt reichlich Kost. Und bei etwa 12 Kindertheaterbesuchen im Jahr können die Rezipienten früher oder später die Spreu vom Weizen trennen. Also los, ab ins Theater. Ja. Gilt jetzt übrigens nicht nur für Kinder. um nein, das mal das nicht. aber das ist aber da wird ja der Grundstein gelegt, dass sie dann auch später gerne ins Theater gehen, mhm. weil sie haben ja da schon genau dann nach 12 Mal oder weil man jetzt sagen würde, man hat 3 Jahre Zeit, bis man dann zur Schule kommt und man geht jeden Monat, dann hat man schon richtig viel gesehen. Ja. Ne? Und dann kann man ja aus genau das machen. Also man sortiert sich das, was gefällt mir gut, was mag ich nicht so, und das ist ja auch was fürs Leben dann einfach. Oder auch zu sagen, oh, ich gucke mir alles an, weil man kann ja nie wissen, manchmal kommt irgendwas Überraschendes und dann lese ich was darüber und eigentlich stimmt das gar nicht, weil ich sehe das ganz anders als jemand, der irgendwas darüber geschrieben hat oder was davon erzählt oder empfohlen oder so. Kann man auch lernen. Also und es sie ist müssen so, sich halt ja. auseinandersetzen und dann lernen sie eben auch Dinge genau. zu beschreiben, Dinge zu kritisieren, und ich finde, das fehlt uns ja ganz oft. In Leute gehen irgendwo hin und sagen, ja, weiß nicht, kann nicht sagen, was mir nicht gefallen hat oder was mir gefallen hat. Und ich finde, das ist eigentlich ein richtiger Ansatz. Und das ist ja nicht nur Kindertheater. Die dürfen ja auch Tanz gucken. Die dürfen doch auch in Konzerte gehen, auf Lesungen. Ja. Also dieses fachkulturelle Bildung, dazu gehört das. Mhm. Gehört das alles. Einfach mal Bandbreite an theatralen Formen und, und Farben. Und das könnte dann natürlich auch, wenn die Kinder das dann feedbacken können, auch den Theatermachern helfen, bestimmte Sachen zu verbessern. Mhm. Weil warum nicht ein Kind? Da gibt es ja auch Programme hier in Berlin, Tick und Tusch, Theater im Kindergarten und Theater in der Schule. Genau. Ja. Und da kann man zum Beispiel als Kooperation mit einem Theater zusammen auch an der Stückentwicklung teilnehmen. Mhm. Und dann gehen die Kinder ins Theater und unterhalten sich eben auch mit den Theaterleuten und fassen das Bühnenbild an und so weiter und kommen dann eben auch umgekehrt, kriegen dann auch theatrale Handlungen zum Beispiel in der Kita mal gezeigt. Also ich finde, das ist also eigentlich das Thema. Genau, und wenn sozusagen sich die Fachkräfte, die in der Kita das nicht zutrauen oder auch in der Grundschule oder so, dann können Theaterpädagogen eben dann vorbeikommen und das mit den Kindern machen. Ne? Und dann haben sie diese Erfahrung und es verwehrt ihnen keiner, weil jemand sagt, oh, ich kann das nicht, dann machen wir das ja auch nicht oder so. Ne? Also es ist ein schönes Zusatzpaket, was man einfach in Anspruch nehmen kann, wenn man sagt, man möchte das alles vermitteln, was man denkt, wie Kinder sich die Welt aneignen und was für die eben alles wichtig ist, damit die ihren Platz finden können. Und vielleicht ist es ja sogar, wenn man eben viel ins Theater gehen würde, genauso eine Inspiration, ich möchte da mal irgendwann was mitmachen. Ne? Also ich möchte mal Bühnenbildner werden oder ich möchte mal Schauspieler werden oder ich möchte mal ein Stück mir ausdenken und das soll dann auf die Bühne kommen oder das so. Das darfst du nicht so laut sagen, sonst sagen die Eltern, gehen sie mit meinem Kind nicht ins Theater, dann wird das noch Schauspieler werden. Ich finde das gut, das laut zu sagen, dass es genau darum geht. Kannst du, es gibt ja, wir hatten ja gerade über Geld gesprochen, es gibt ja in Berlin hier noch die Möglichkeiten, auch sich das tatsächlich fördern zu lassen, ins Theater zu gehen für gerade Kinder-, Kultur-, Jugendeinrichtungen durch den JKS, den Jugendkulturservice, der unter anderem auch eine Zeitung rausgibt und Theaterstücke empfiehlt. Also die gucken sich jedes Theaterstück, was die empfehlen, mit einer Jury an und sagen, das hat auch eine gewisse Qualität. Das kann man erstmal so als Richtschnur auf jeden Fall benutzen, um so ein bisschen auch mal Stücke zu sehen, die für Kinder, glaube ich. Sich auch erstmal, also vielleicht selber auch zu belesen, weil es ja auch schön ist, also am schönsten wäre, wenn man als Kollegium zum Beispiel zu so ein Theater geht und das schon anschaut und dann einfach sagt, wow, wir sind so begeistert, das machen wir jetzt mit unseren Kindern. Oder dass man einfach nicht weiß, wo eine Anlaufstelle ist, wo man sich erstmal Inspiration holt und dann kann man eben diese Zeitschrift vom Jugendkulturservice abonnieren und dann kann man sich da informieren. Aber es ist auch immer gut, ich meine, in Berlin ist es wirklich einfach, Flyer von Theatern zu finden und sich da einfach mitzunehmen und dann ein bisschen zu gucken, also auch zusammen in einer Teamsitzung oder so, ne, im Dienstgespräch, keine Ahnung, dass man einfach mal sagt, okay, wir beschäftigen uns mal mit Theater und was gibt es überhaupt alles und was wollen wir mal mit unseren Kindern machen, ne, oder den Kindern in der Kita. Inwieweit spielt Erreichbarkeit eine Rolle? Bestimmt gar nicht so klein, oder? Weil so mit so einer Gruppe zu reisen ist ja auch nicht so ganz einfach. Ich glaube, das kommt darauf an, wie die Beziehung gestaltet ist zwischen den Großen und der Gruppe, also den Leuten, die halt die Aufsichtspflicht haben und den Kindern, die ins Theater wollen. Man kann aus einer Reise zu einem Theater auch ein Erlebnis machen Und dann kommt man beim Theater an und dann guckt man das Stück an und auf der Heimreise wertet man alles aus. Oder man kann gleich etwas verknüpfen im Alltag, was man im Theater gesehen hat. Was also ist die weiteste Anreise zu einem Theater, die du mit einer Gruppe bisher hinter dir hattest? Wie lang? Ich bin mal von Lichtenrade in die Wohlheide gefahren zum Astrid Lindgren Theater. Das ist eine Stunde und, oder? Ja, das ist ein bisschen mehr als eine Stunde. Mit S-Bahn umsteigen, genau, warten. Mit Straßenbahn fahren, warten und so. Aber man darf nicht vergessen, Kinder fahren unfassbar gerne öffentlich Verkehr. Richtig. Weil da gibt es einfach immer was zu sehen. Also das ist auch ein Theater eigentlich schon. Mhm. Und die sind in Gruppe unterwegs, das ist auch meistens irgendwie ganz dynamisch, dann, ja, oder? Ja, ja, also wenn die, ja, es, also Kinder sind einfach interessiert an der Umwelt. So, es ist eigentlich, wenn man immer ein bisschen Essen mit hat und trinken und ja, mal irgendwie darauf achtet, dass irgendein Kind auch mal unterwegs auf Toilette gehen kann, dann geht es alles. Also das ist, dann sind sie vielleicht hinterher platt, ne, wenn man wieder da ist, aber habe ich noch nicht erlebt, dass dann jemand gesagt hat, ich gehe jetzt schlafen, weil ich bin ganz müde vom Theater. Habe ich noch nicht erlebt. Aber das heißt auch, nochmal um das JKS-Wesen einen Satz zu verschwenden, man kann sich als Kultureinrichtung von denen auch so einen Schein, JKS-Schein nennt sich das, besorgen und kriegt dann nochmal irgendwie 1,50 gefördert. Das heißt also auch, das ist auf jeden Fall was die meisten Kinder, also wenn man in so ein Stück geht, was vom JKS gesichtet worden ist und das in diesem Förderprogramm drin ist, weiß man zum einen, das ist nicht total Blödsinn und zum anderen kriegt man da 1,50 auf den Eintritt gefördert und das macht sich auf eine Gruppe von 10, 15 Kindern auf jeden Fall bemerkbar. Ja. Von daher. Und die meisten Theaterstücke kosten 5 € oder so für Kinder. Und was dann, ein Problem ist für die Theater. Das ist richtig. Das darf man immer nicht vergessen, weil selbst wenn da 60 Kinder drin sitzen, die alle 5 € bezahlt haben, ist noch nicht viel gewonnen. Ne? Das ist richtig, ja. 3, 4 Leute auf der Bühne. Aber aus der Sicht der Kita ist es natürlich dann wieder schön, dann ist mehr möglich. Ne? Ja. Sonst müsste man auch die Eltern wieder fragen, ob die noch was dazulegen können, weil dafür ist dann der sozusagen das Geld für einen Kita-Platz für ein Kind in Berlin auch wieder nicht ausreichend. Ja. Ne? Mhm. Muss man das finanziell unterstützen als Eltern. Ja. Gibt es noch was zu sagen? Ich habe alle meine Fragen steht. Wir sind schon relativ weit, also eine Stunde rennt ja immer, weil es gibt eigentlich noch ganz viel an dem Thema, was mich interessiert. Aber so ist es. Aber wenn es Kommentare gibt, wir nehmen die gerne entgegen auf den bekannten Blogs, wo das hier veröffentlicht worden ist, oder auf Facebook, auf Herzblutfreie Szene, würden uns freuen. Genau. Wenn ihr noch Fragen habt oder so, dann beantworten wir die gerne oder reichen die weiter. Genau. Dann schließen wir das Thema ab oder gibt es noch Plädoyers zum Thema ab ins Kindertheater? Ja, das ist so ein gutes Plädoyer, wollte ich auch gerade sagen. Mehr ab ins Kindertheater. Okay. Mhm. Und auch für Erwachsene. Ja. Genau. Also das kann man immer nur empfehlen. Ja. Und egal, als Eltern, als Oma und Opa, als Tante und Onkel, also jeder, der mit Kindern zu tun hat, ab ins Theater. Also 12-mal im Jahr ist jetzt das der Standard jetzt. Und vielleicht noch ein Hinweis für die Erwachsenen, ruhig neben die Kinder ins Kindertheater setzen. Ich erlebe das immer wieder, dass die Kinder nach vorne gesetzt werden und die Erwachsenen hinten, sitzt doch einfach mit euren Kindern zusammen. Ja. Das geht auch meistens vom Sehen her, weil die Kinder sitzen nicht gerne alleine, die wollen gerne auch reden, die wollen sich mal austauschen und da haben sie den besten Theater. Genau. Die beste Theater. Und es ist einfach ein Miteinander und dadurch zeigt man das eben auch. Ne? Ja. Gut, dann kommen wir zum Ende und noch für den Ausblick für Juli zu den Empfehlungen. Erstmal vielen Dank, dass du da warst und wir über das Thema reden konnten. Vielleicht machen wir das nochmal, es ist ja noch so viel zu reden. Aber wir sind gleich mit der Sendezeit durch. Der Juli, der Sommer kommt. Wenn er kommt, jetzt fühlt er sich ja in den letzten Tagen eher mal kurz Frühherbst. Ja, ich finde das auch im Grunde ganz schön, dass dieses Paradigma dieser 4 gleichmäßig ablaufenden Jahreszeiten jetzt endlich mal durchbrochen wird. Wir eben mehr Winter. Sehr gut. November, Juli. Dann kann man sich nicht mehr so darauf einstellen. Ne? Ja. Ist mehr Überraschung. Einfach. Na, ich finde das auch gut. Ist auch für Geburtstagskinder schön, wenn die mal im Januar eben dann doch mal 20 Grad kurze Hosen, ja, super. Gut. Aber habt ihr für Juli was zu empfehlen zum Thema Herzblut, freie Szene, irgendwas zu tun, zu machen? Ja, nutzen also die letzten vier Minuten. Wir sind ja genau noch in dieser Paradigma-Lücke, ja, dass alle denken, im Sommer kann man nichts machen in Theatern. Das liegt ja auch daran. Deswegen habe ich hier mal Freilichtbühnen offen. Da gibt es ja so einige. Ja. Im Montbijou-Park spielen sie die Räuber und noch irgendwas. Was spielen sie dann noch Hübsches? Wir spielen also frei Open-Air-Theater. Open-Air, genau. Ja, kann man beides kombinieren. Montbijou-Theater hat natürlich den Ultra-Luxus, dass es Open-Air und gleichzeitig mit Dach ist. Also ja, oben Dach. Nur die Schauspieler müssen im Regen stehen. Es hat natürlich auch den Luxus, dass man einfach dann aus dem Theater rausgeht nach einer tollen Show und gleich in der Spree sitzen kann. Ja. Das hat es auch. Mobischuhpark, Berlin-Mitte. Wir empfehlen das einfach mal, ohne die Stücke zu kennen, oder? Genau, also ich habe im letzten Jahr da Shakespeare gesehen. Ich glaube, Richard den Dritten? Nee. Hamlet. Also, Macbeth. Was? Macbeth, genau, Macbeth war es, richtig. Mhm. Was ich da toll fand, ist immer, die haben so einen Mut, so eine Dreckigkeit und so, das so richtig eben, da sieht man Schminke, da sieht man Aktionen, die rennen da rum, das gefällt mir einfach, der da Style, alles. Das gefällt mir gut. Ja. Also das ist auch sowas für, wenn ihr mal Gäste habt, ab in Montbijou-Theater. Ja, genau, aber es gibt natürlich noch mehr, es gibt die Shakespeare Company. Ja. Open Air im Schöneberger Südgelände. Vor allem schön im Grün gelegen und das Schöneberger Südgelände auch immer einen Besuch wert. Ja, absolut, Riesenpark, ne? Kann man viel rumlatschen. Ja, Shakespeare ist echt in. Ja. Ja, sind wahrscheinlich die Dinger ziehen halt immer. Also Molière haben die auch irgendwie immer jahrhundertelang immer im Sommer gespielt. So. Und keine Rechte, das lohnt sich immer. Genau. Und was haben wir noch? Wir haben Weißen See, die Freilichtbühne. Und da sind wir wieder bei Puppentheater. Mhm. Und das gibt es da mehrfach. Das Zuckertraumtheater haben wir hier mit die Regenbogeninsel. Belinda kommt Besuch. Ja. Was sehe ich hier noch? Däumelinchen. Mhm. Also das könnte, da wissen wir die auch nicht. Wir haben es nicht gesehen, aber wir empfehlen einfach mal das. Die Atmosphäre ist einfach toll. Genau. Und nach diesem Leitsatz sozusagen, ja, einfach mal machen und nicht immer so viel vorüberlegen und filtern, ist es einfach auch schön, da mal hinzufahren, weil es einfach ein toller Ort ist. Genau. Und wenn euch der Kindertheater angeht, das geht auch nicht so lange, dann kann man hinterher noch schön im Strand baden, Latte Macchiato trinken oder ein Bierchen, wenn es ganz furchtbar war, und sich in am Weißensee vergnügen. Ja. Also kann man auch nur location-mäßig voll empfehlen. Absolut. Und wenn ihr die 12 voll kriegen wollt und müsst, dann müsst ihr auch im Sommer gehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Also. Ja, oder man macht so einen Theater-Kulturtag und geht dreimal an einem Tag, dann hat man zwei Monate Ruhe. Ja, super Idee. Genau. Das ist noch so der Theater-Run im Dezember, wo man noch aufholen muss. Ja. Aber mir ist auch noch eingefallen, dass es jetzt im Sommer ja unglaublich viele Sommerfeste oder kleinere Festivals gibt an verschiedenen Orten, also auch in Berlin, und ich glaube Tempelhofer Feld, da ist immer irgendwas los, und wenn man so ein Festival besucht, ist da auf jeden Fall auch immer Theater mit dabei oder irgendwann eine Clownerie-Show oder so. Es muss ja auch nicht Theater sein, also es kann ja auch draußen, Berlin lacht, da gibt es auch Theater-Performances oder Shows oder Geschichten oder so, und einfach machen, gucken und rausfinden, was einem gut gefällt und was den Kindern gut gefällt, und es einfach genießen. Vor allem, wenn es einem selber gut gefällt, glaube ich, dann ist es immer das Beste. Also ruhig, ja. Dann kann man zumindest, ärgert man sich nicht, wenn man mit den Kindern hingegangen ist. Genau. Ja, gut. Wunderbar. Wir haben tatsächlich jetzt das Ende unserer Sendezeit. Vielen Dank, Manu, fürs Kommen. Ja, gern. Schnell vergangen. Ja, nicht wahr? Ja, hat aber Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, noch ganz kurz nachzufügen, Berlin lacht bis 22. Juli in der Friedrichstraße und Alexanderplatz, genau. 26. bis Juli bis 12. August und dann vom 15. August bis 16. September am Hauptbahnhof. Also ja. Das ist nicht zu empfehlen. Da gibt es einige Möglichkeiten. Okay. Dann haben schönen wir's? Sommer erstmal. Ja, genau. Einen wunderschönen Sommer. Euch viel Spaß im Kindertheater. Genau, Open Air. Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Ciao.